Vögel und Hyänen natürlich auch, noch die Menschen zu hören. Ich glaube, das sind Menschen. Hallo, Inne. Hallo. Du wusstest, ich hier ganz nah am Rand sitze. Und mir wird ein bisschen komisch dabei. Ja. Muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. Aber hier ist so ein wunderbarer Busch, der eigentlich nochmal fotografiert gehört. Natürlich direkt am Abgrund, ist auch klar. Also es ist schon ein erstaunlicher Platz, auf dem wir hier sitzen, oder? Ja, aber das Innenhof. Am Rande, vor so einer riesen Schlucht. Und auf der anderen Seite geht der Berg in selber Höhe weiter. Und also wenn das 1000 Meter hoch ist, der Berg, die Schlucht bestimmt so 800 Meter nach unten. Ja, sorgt für ein angenehmes Ziehen in der Magengegend. Gegenüber die Wand ist senkrecht und auf manchen Vorsprüngen wächst irgendwie so ein Bäumchen. So grüne, wie nennt sich das, Büschel? Büsche. Ein bisschen wie eine Modelleisenbahnberg. Das ist einfach total erstaunlich hier. Ich finde, auf so einem Berg kommt sich der Mensch immer sehr, sehr klein vor. Sehr. So kommt sich der Mensch immer näher. Das kann man auch arrangieren dann, ja. Auch noch ein Stückchen weiter an die Kante? Nein. Ich wollte gerade vorschlagen, dass wir langsam auf allen Vieren wieder zurückkrabbeln. Hm. Das wäre mir lieber, glaube ich. Das ist voll schön gerade.